Hallo und herzlich willkommen zur nun schon zweiten Ausgabe vom Matthias Probst Podcast. Ich bin euer Host, der Matthias. Und heute haben wir, einen nicht ganz so schönen Tag erwischt. Heute ist der 25.08.2013 und an diesem Tag nehme ich diese Episode gerade auf. Ich habe auch schon meinen kleinen Blog mit den ganzen Themen hier liegen und ich steige mal gleich ein. Also gestern am 24.08. habe ich mit einem Freund, dem Manuel, bei ihm zu Hause über die Sky-Konferenz die Bundesliga verfolgt. Und wer nicht gesehen hat, was gestern in der Bundesliga so los war, es gab 7 Karten und der Trainer von Freiburg, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, Streich, durfte auf die Tribüne gehen. Also es ging schon hitzig her an diesem Spieltag. Unter anderem, beziehungsweise vor allem im Spiel Hoffenheim gegen Freiburg, also das war wirklich intensiv geführt. Ebenso war Hannover gegen Schalke sehr intensiv geführt, da es da auch viele Platzverweise gab. Und ja, es gab jetzt nicht die Überraschung, es gab vielleicht eine große Überraschung, dass sich Hertha BSC Berlin gegen Hamburg durchgesetzt hat. Oder auch, Überraschung kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber Mainz hat sich gegen Wolfsburg durchgesetzt. Bayern hat sich gegen Nürnberg mit 2:0 durchgesetzt. Leverkusen konnte ein 4:2 gegen Gladbach erringen, wobei man sagen muss, dass sowohl Bernd Leno als auch Marc-André Ter Stegen, die beiden Torhüter von Leverkusen und Gladbach, jetzt nicht eine so gute Leistung hier abgeliefert haben. Hannover gegen Schalke ging 2:1 aus. Dann haben wir noch Hannover gegen Freiburg. Die trennten sich mit einem 3:3, also das war wirklich abwechselndes Toreschießen. Da ist man fast gar nicht mehr mitgekommen. Und wenn du mal 5 Minuten irgendwie weggeschalten hast, dann hast du eh schon die Hälfte verpasst von den Toren wahrscheinlich. Und Dortmund konnte Bremen mit 1:0 besiegen. Und einer meiner Lieblingsvereine, der SSV Jahn Regensburg, konnte sich auch gegen Dortmund 2 mit 1:0, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, durchsetzen. Gut. Aber sonst hatte der Bundesliga-Spieltag jetzt nicht die großen Überraschungen meines Erachtens nach. Bayern hat sich anfangs sehr schwer getan und David Alaba hat zum Beispiel auch einen Elfmeter verschossen. Aber souverän möchte ich jetzt auch nicht sagen, aber die Bayern haben gewonnen. Und ja, wer zum Beispiel auch bei Twitter mein Profil sieht, ich folge auch dem FC Bayern, also bin auch ein Bayern-Anhänger. Gut. Ich möchte dann nochmal zurückkommen, nämlich auf den ersten Podcast über den Verbleib in Italien und den Urlaub und möchte hier den Unterschied zwischen Deutschland und Italien im Punkt der Freundlichkeit ansprechen. Das habe ich nämlich vergessen diese Woche zu erwähnen, nämlich den Unterschied in der Freundlichkeit. Sprich, die Deutschen... ich fange mal anders an. Die Italiener, also wir sind nach Italien gekommen, da wurdest du gleich angelacht, selbst wenn die Frauen an der Kasse etwas langsam waren, haben dich auch noch angelacht. Eigentlich war jeder fröhlich, glücklich und hat Spaß am Leben gehabt. Und wenn du zurück nach Deutschland kommst, dieses italienische Lachen ein bisschen in dir hast, einfach mal auf der Straße jemanden anlachen, ist ja nicht so viel verlangt. Dann gucken dich die Leute an, als wärst du der Teufel höchstpersönlich oder als wärst du nicht ganz richtig im Kopf. Also es ist schon ein Unterschied. Wenn man sagt, die Italiener sind aufgeschlossen, die grüßen wahrscheinlich auch die fremden Leute auf der Straße. Und bei uns, wenn du das machst, da wirst du ja gleich, verurteilt. So, wieso spricht er mich jetzt an und wir haben ja gar nichts gemeinsam, ich kenne ihn ja gar nicht. Der soll mich bloß in Ruhe lassen, also immer so auf Abstand, so weghalten, nicht zu nah hinkommen, ist hier wohl dann die richtige Beschreibung für das deutsche Verhalten in der Freundlichkeit. Es gibt natürlich auch freundliche Menschen in Deutschland, aber ich spreche jetzt mehr von Fremden untereinander. Natürlich, wenn ich jetzt mit irgendwelchen Freunden treffe, da ist man natürlich auch freundlich, aber... Ich meine jetzt so wie auf der offenen Straße. Wenn ihr jetzt von der Haustür rausgeht und euch laufen 3 Leute entgegen und ihr lacht die mal an. Macht das mal. Wie dumm die dann gucken können. Also, oder die gucken weg, beschämt, weiß ich nicht. In den Erdboden, gehen weiter. Wir achten dich gar nicht, gibt's auch. Also das ist dann schon ein herber Unterschied zwischen Italien und Deutschland, wo ich sagen muss, ja, da kann Deutschland noch viel von Italien lernen. Umgekehrt ist das jetzt eigentlich nicht so. Vielleicht in anderen Punkten, aber im Punkt der Freundlichkeit kann auf jeden Fall Deutschland von Italien sich was abgucken. Dann hätten wir dieses Thema auch abgehakt. Dann habe ich noch ein schönes Thema betreffend dem 22.09., wenn ich mich noch richtig erinnere, denn da sind Wahlen, irgendwie den ganzen Monat irgendwo überall Wahlen. Es gibt die Kanzlerwahlen, Bundestag wird, glaube ich, auch gewählt, dann bei uns der Landtag, also ganz viele Wahlen. Der Stadtrat wird auch noch gewählt. Und ja, ich denke mir gerade, wen soll ich da wählen? Ich würde jetzt mal das Größere nehmen, die Kanzlerwahl. Also ich kann jetzt wählen gehen, denn ich werde vorher 18. Nur habe ich das Problem, was wollen die? Was wollen die mir sagen? Das sind jetzt einmal der Peer Steinbrück von der SPD und die Angela Merkel von der CSU. Das sind die zwei großen Parteien in Deutschland. Und mit so großen Parteien habe ich meist meine Probleme. Ich bin dann eher so Fan von ja, Piratenpartei, obwohl die auch schon wieder sehr, ja, wieder sehr in den Hintergrund gerutscht sind. Auch durch anderem, dass sie Sachen gefordert haben, die unmöglich umzusetzen sind. Ich finde jetzt auch die Grünen nicht schlecht, weil die auch so ein Konzept bringen. Zum Beispiel beschäftigen sie sich auch mit Internet zum Beispiel. Die bringen einfach Frische und nicht so wie die CDU, CSU oder die SPD. Also sind halt für mich, die waren immer schon da und ich sehe jetzt auch nicht, dass sich da viel ändert. Ich weiß nicht, was sich ändern soll in Deutschland. Vielleicht, ja, wie schon angesprochen, Mindestlohn statt Hartz IV. Ob sich das ja machen lässt, sieht man dann. Aber einfach so kleine Sachen, auf kleiner Ebene schon. Also, ich habe wirklich keine Ahnung, wen ich wählen soll. Also, ja, Peer Steinbrück oder Angela Merkel. Also, ich finde jetzt schon allein vom Aussehen, finde ich Peer Steinbrück, ich finde nicht sympathisch irgendwie. Das kommt nicht rüber bei mir. Und da habe ich auch ein Interview gesehen und habe mich nicht überzeugt. Also Merkel finde ich da schon besser. Die kann ja gern nochmal ein bisschen im Amt bleiben. Also sie macht ja jedes Jahr nicht schlecht. Also wenn dann irgendwann irgendjemand mal kommt mit einem richtig guten Konzept, wo ich sage, ja, das kann ich mir anhören, das kann man umsetzen, das liegt im Bereich des Möglichen. Also dann würde ich mich schon mal für einen neuen Bundeskanzler, beziehungsweise auch neue Bundeskanzlerin entscheiden. Aber aktuell ist es halt, ja, Pustekuchen. Ist halt eigentlich, die SPD schickt jemanden ins Rennen, die CDU. Also das war bisher immer so. Also könnte sich auch mal ändern. Dann möchte ich noch was ansprechen. Nämlich, ich nehme diese Episode ja auf meinem MP3-Player auf, so von Sony, sprich ein ja, qualitativ hochwertiges Gerät. Deshalb hört sich das hier auch nicht schlecht an. Natürlich das Ganze wieder im Computer in mein Aufnahmeprogramm wieder reinschieben und dann das Intro und Outro dran setzen. Dauert natürlich und deshalb werde ich mir jetzt demnächst bald ein Mikrofon kaufen. Das nennt sich Speedlink. Ich kann euch, genau, Speedlink SL8703 SPK Capo Handmikrofon in Schwarz. Könnt ihr bei Amazon suchen. Kostet 17,41 €, glaube ich, ungefähr. Und hat auch gute Rezensionen. Also ich glaube, für den Gebrauch, den ich habe, ist es ausreichend. Es gibt natürlich auch von Samson, wie diese Marke heißt, natürlich sehr gute Mikrofone, aber natürlich liegen die dann schon im 70-Euro-Bereich. Und ich möchte jetzt für mein Verhältnis, ja, ich hatte vorher ein Headset, mit dem war ich nicht zufrieden. Ich möchte ein freistehendes Mikrofon haben. Und damit, das kann man natürlich auch für andere Sachen wie Spielekonsolen verwenden zum Beispiel, weil es einen Klinkenstecker hat. Und ich möchte das einfach hier mal benutzen, damit die Audioqualität noch besser ist und ich alles dann gleich am Computer habe. Und, Entschuldigung, wo wir gerade bei Technik sind. Ich möchte mir ein Tablet zulegen für den Geburtstag und wollte jetzt fragen, ob ihr irgendwelche Empfehlungen habt. Ich habe zum Beispiel das Asus MemoPad HD 7, also 17 Zoll, gefunden mit Android drauf. Bei Amazon könnt ihr auch mal auf Amazon gucken. Für 159,91 €. Also ich bin da recht angetan. Es ist zwar sehr klein, also wenn auch irgendjemand, es sollte, wenn dann schon, ja, um die 150 Euro, 180 höchstens, sollte es dann liegen. Und vielleicht, dass ich so auf 200 Euro komme mit Tablet, Tasche und Tastatur, einer großen Tastatur, die dazugehört. Also das ist schon mein Plan. Man kann natürlich auch über das Tablet zum Beispiel Videoanrufe machen, da es ja bei meinem Computer nicht geht. Dementsprechend, ja gut, ich bringe den Computer irgendwann mal zur Reparatur weg und da brauche ich eben das Tablet, damit ich auch meine ganzen Sachen wie den Blog und so machen kann. Kann man ja mit der WordPress-App zum Beispiel. Und ja, ich habe mir jetzt überlegt, ein Tablet zu holen, weil erst wollte ich einen neuen PC, aber eigentlich macht ein Tablet die gleiche Arbeit für billiger fast schon. Also wenn da irgendjemand von euch Empfehlungen fürs Tablet hat, würde ich die gerne mir mal angucken. Also einfach, ihr schreibt mir am besten eine E-Mail an probst.blog, wie heißt es nochmal, probst.blogcast@web.de oder einfach bei Twitter zum Beispiel @probst95. Und ihr könnt mir da mal einen Link schicken. Also das würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da Sachen zukommen lassen würdet. Also damit ich auch mal sehe, was es noch gibt, außer eben diesem angesprochenen Asus-Tablet. Ja, dann möchte ich noch eine Sache ansprechen. Nämlich, es geht um Spiele, Videospiele. Ich selber habe eine PS3 zu Hause. Und jetzt gibt es ja bald wieder die ganze Welle an vorbestellbaren Spielen. Unter anderem natürlich das neue FIFA 14. Das werde ich mir wohl für Weihnachten wünschen, glaube ich mal so. Oder schon eher vielleicht auch für den Geburtstag. Weil so große Sachen habe ich jetzt eigentlich nicht für den Geburtstag. Also FIFA 14. Dann gibt es natürlich noch das neue Grand Theft Auto 5. Spielt wiedermals in Los Santos. Sprich der Stadt, wo San Andreas stattgefunden hat, mit den drei Inselstädten da. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Also das werde ich mir dann gleich beim Start holen. Auch wenn es 60 Euro kostet, aber ich bin echt gehypt für dieses Spiel. Ich hoffe, das Spiel erfüllt alle Erwartungen. Aktuell habe ich GTA Grand Theft Auto Episodes of Liberty City. Sprich das nach GTA 4. Und spiele da meist mit Johnny Klebitz von The Lost MC. Und es gibt ja viele schöne Autos. Die gibt es natürlich auch im neuen 5er dann auch wieder. Und wer von euch am Parkmarkt, wer dieses Spiel hat, dieses Episodes of Liberty City, und an Parkplatzmangel leidet, dem kann ich nur empfehlen, schau mal auf YouTube. Ich glaube, das heißt GTA EV Episodes of Liberty City All My Cars. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich packe es euch, wenn ich es nochmal finde, in die Shownotes. Genauso wie das Tablet und alles andere, was ich vorher angesprochen habe. Und da geht's drum. Der zeigt seine ganzen Autos und oder Motorräder. Und wer sich dann in der Karte auskennt, in ganz Liberty City, der wird dann sehen, dass es sehr viele Parkplätze gibt. Jetzt gibt es zum Beispiel wo Brian sein altes Haus hat, wo man dann zuletzt noch einzieht. Das ist ja da unten in Ector, glaube ich, heißt dieses Viertel, oder Elderny da unten irgendwo vor dem Industriegebiet ist das noch irgendwo. Da müsst ihr mal gucken, eine sehr ganz hässliche alte Hütte neben seinem Hochhaus, und da steht immer Residence Parking Only, sprich Einwohner, es dürfen hier nur Einwohner parken. Dementsprechend kann man sein Fahrzeug dort abstellen und es bleibt natürlich auch dort. Man muss natürlich gucken, dass man es in der Markierung hat, aber es passen auf einem Parkplatz immer zwei Fahrzeuge. Der nächste Parkplatz ist beim The Lost Clubhouse, auch wieder zwei. Der nächste ist, ja, obwohl, ich schau mal, ob ich eine Karte von Liberty City finde und zeichne die euch ein. Sprich, ich mache so einen kleinen Punkt hin, dann seht ihr, wo die Parkplätze sind. Also es gibt da überall. Es gibt drei in der großen Mittelstadt. Drei gibt es da, wo die Lost angesiedelt sind. Und im Bohan gibt es einen und in der rechten unteren Stadt gibt es auch noch einen. Dementsprechend hat man sehr viele Parkplätze. 8 hat man, also 16 Autos kann man unterstellen. Und ich habe unter anderem einen, ja, wie nennt sich der? Infernus, eine Nachmache vom Lamborghini. Den findet man in der Mission, wenn man von Tom Stubbs, der das Auto vom Bürgermeister stehlen soll, ja, dann habe ich mir einfach das Auto mitgenommen. Natürlich die Mission dementsprechend nicht geschafft, aber auf das Geld kann ich jetzt auch verzichten. Danach, glaube ich, kann man es eh nochmal wiederholen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Aber das ist echt das beste Auto, glaube ich, in ganz Liberty City, das man finden kann. Gut, FIFA 14, wollte ich noch was sagen. Ich spiele nicht online, schon mal vorweggenommen. Ich spiele immer den Manager-Modus, da mir das am besten passt. Da kann ich einfach mal 5 Minuten oder 10 Minuten ein Spiel machen. So, online ist immer die Verbindung erst und dann muss ich schauen, wer da ist. Und das ist nicht so meins. Also ich spiele immer den Manager-Modus, nicht Beer Pro oder so oder Einzelkarriere, sondern ich manage die ganze Mannschaft und spiele sie gleichzeitig auch. Und habe jetzt beim aktuellen FIFA 13 schon so weit, dass ich jedes Jahr die Meisterschaft gewinne oder auch wenn ich nur Zweiter werde manchmal oder ich gewinne mit Champions League immer den, was gibt's noch, den DFB-Pokal und den Copa Europa oder wie das heißt, halt diese Cup, der wird ausgefochten unter dem Euroleague-Gewinner und dem Champions League-Gewinner. Den gewinne ich auch eigentlich immer. Habe auch meistens nur Spieler mit Werten von 80 bis 90 und sogar bis 95 und die Besten der Welt. Also irgendwann kann das neue FIFA kommen. Was mich ärgert ist, dass der SSV ja in Regensburg abgestiegen ist und dementsprechend leider nicht spielbar ist, weil sie in der dritten Liga sind. Aber ich werde mal gucken, so vielleicht, ich bin da Eintracht Frankfurt Fan, vielleicht nehme ich die, bevor, weil mein großes Ziel ist es dann immer noch zu wechseln im Manager-Modus und dann irgendwann bei den Bayern zu landen. Oder bei einer größeren Mannschaft. Aber ich würde mir erstmal ein Team von der zweiten Liga aussuchen. Da gibt es unter anderem, ja, weiß ich nicht, vielleicht ein schlechtes, das ich dann hochmanagen kann. Also das habe ich auch mit Regensburg gemacht in FIFA 13 und freue mich sehr auf FIFA 14 und hoffe, dass die Grafik noch besser wird und dass die Steuerung auch dementsprechend bleibt und vielleicht sogar noch besser erneuert wird. Das würde ich mir erhoffen vom FIFA 14. Also das kann eigentlich nur ein großartiges Spiel werden. Ob es das wird, wird die Zeit sehen. Vielleicht werde ich da auch noch eine kleine Review schreiben auf meinem Blog. Cast, hätte ich jetzt fast vergessen. Gut, ihr wisst ja, dass ich bei Bildschirmflimmern schreibe, meinem eigenen TV-Blog und Filme-Blog. Und möchte jetzt auch im Podcast auf Filme zu sprechen kommen. Ich habe mir nämlich letztens Extreme Rage angeguckt mit Vin Diesel. Ja, das dürfte Vin Diesel sein. Genau. Es ging darum, dass Drogengeschäfte und er war ein Polizist. Und sie haben undercover alles herausgefunden über die Drogensachen. Und seine Frau wurde getötet. Und er möchte Rache an allen Drogendealern nehmen, mehr oder weniger, und macht so seinen Rachenzug. Also mehr möchte ich auch nicht mehr erzählen. Schau mal auf Rebuy, würde ich euch empfehlen, oder auch bei Amazon, ob ihr diesen Film haben könnt. Man kann ihn auch nur ausleihen. Also das ist ein guter Film, finde ich. Hat eine gute Story, auch mit Vin Diesel, einen hervorragenden Schauspieler. Und zeigt einfach, ich finde so Gangsterfilme eigentlich recht gut immer. Und ja, der zeigt halt dann die ganzen Facetten, was es da alles auszuschöpfen gibt. Und ja, ein richtig, richtig, richtig guter Film kann ich euch nur ans Herz legen. Und dann habe ich mir noch den Film Gamer gekauft. Da geht es darum, es wurde eine Online-Welt erschaffen, in der man einen Charakter spielt und dessen Leben lebt. Dann sind natürlich auch so, dicke Menschen oder ein richtig dicker Mann, der schon so eklig aussieht, also wirklich ungewaschen seit Jahren wahrscheinlich, den ganzen Tag nur Burger isst und auf seinem komischen Mädchen, was er sich erstellt hat, mit anderen Jungs flirtet. Also das ist dann schon gut, dass wir sowas nicht haben. Aber Gamer handelt ja eigentlich davon, dass der Erfinder dieses Spiels auch ein anderes erfunden hat, wo man einen echten Menschen steuert, wie im anderen eben auch. Und der kämpft gegen andere Menschen und wer eine Anzahl an Siege hat, bestimmte, darf aus diesem Spiel austreten. Und Gamer, ich weiß jetzt nicht den Hauptcharakter, wie er heißt, aber der Hauptcharakter wird von dem besten Spieler der Welt gespielt. Und es kommt dann eben so, dass der beste Spieler der Welt ihn freilässt und er flieht. Und dann entwickelt sich das alles so, der beste Gamer der Welt wird beschuldigt und der andere kämpft um sein Leben und versucht, zu seiner Familie zu kommen. Also das alles ist dann schon, es geht Hand in Hand sehr dramatisch immer weiter, muss man sagen. Also das ist einer ja, der besten Filme, die ich je gesehen habe, würde ich schon sagen. Ist jetzt nicht so aufwendig produziert und so, aber es ist ein guter Film. Schaut euch mal bei Rebuy zum Beispiel um und schaut mal, ob ihr den haben könnt. Also das, ich kann euch mal schnell gucken. Rebuy, also das ist ein guter Film. Der zeigt, also ich finde so, ja, so Cyberspace fast schon Filme eigentlich eh recht cool. Zum Beispiel auch Tron oder Tron Legacy, der Nachfolger. Könnt ihr auch auf Bildschirmfilmen eine Kritik von mir lesen. Und ich finde solche Filme immer gut. Zum Beispiel, ja, Star Trek finde ich jetzt nicht so toll. Aber sowas wie Game jetzt finde ich eigentlich recht gut, solche Filme. Jetzt schauen wir mal nach Gamer. Gamer FSK 16 gibt es zum Beispiel als Blu-ray-Disc in der Limited Edition Steelbox Version für 9,69 €. Als DVD in Steelbook gibt es für 2,99 € und für 2,29 € gibt es Gamer als Normal-DVD. Ab 18 gibt es das auch noch, das dürfte dann. Die Hauptperson spielt übrigens Gerard Butler. Das dürfte dann, glaube ich, die ungeschnittene Version sein, wenn mich nicht alles täuscht. Kann gut sein. Es schreibt sich selbst rasanter Science-Fiction-Thriller. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich euch nur ans Herz legen kann. Ich werde jetzt die FSK 16-Version in die Shownotes packen. Und ja, also ein super Film sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Und kürzlich war ich im Kino und habe mir mit meinen Freunden den Dampfnudelblues angeguckt. Bei Dampfnudelblues ist ein Comedy-Film. Da geht es um einen örtlichen Polizisten, fährt noch einen sehr, sehr alten Audi, noch mit so Polizei und alles, dann mit seinen komischen Freunden auch. Der eine hat eine Brille, die geht über seine Augenbrauen, also ja, lässt sich schon mal darauf schließen, dass dieser Film bestimmt witzig sein kann. Und witzig war er auf jeden Fall. Ich sage jetzt nicht zu viel. Schaut ihn euch einfach selber an. Der dürfte, glaube ich, eh überall im Kino laufen. Und wenn nicht, ja, packe ich euch auch noch irgendwann mal auf den Blog, wenn ich es nicht vergesse, die DVD drauf. Also, diesen Film muss man gesehen haben. Dann habe ich noch einen Serientipp, beziehungsweise drei Serientipps. Einmal Dexter. Dexter, ja, da geht es viel um Blut, sage ich mal so. Bei Dexter, die Hauptperson hat psychisch einen kleinen psychischen Knacks, was man unter anderem darunter sieht, dass er seinen Bruder mal umgebracht hat. Es war zwar mehr oder weniger berechtigt, aber ich will nicht zu viel verraten. Also Dexter ist eine gute Serie, kommt bei RTL 2. Und wenn ihr den Podcast jetzt hört, schau mal, um 22 Uhr irgendwas läuft Dexter. Es ist zwar jetzt inmitten der, ich glaube, der sechsten Staffel oder so. Ich packe euch mal die erste Staffel und vielleicht noch ein paar drunter und in die Shownotes, dann könnt ihr die mal kaufen und mal angucken. Also Dexter, finde ich, ist eine sehr, sehr gelungene Serie. Hat in den USA sehr großen Wirbel gemacht, hat eingeschlagen wie eine Bombe. Dann Supernatural. Supernatural wird auch auf RTL 2 ausgestrahlt und ist wirklich, wirklich eine gute Serie. Es geht um, ja, wie der Titel schon verlauten lässt, geht es um übernatürliche Sachen, sprich Geister oder Werwölfe, Vampire gibt es auch. Und zwei junge Männer mit ihrem Team mehr oder weniger, aber die zwei stehen immer im Vordergrund, sind dafür zuständig, diese ganzen Sachen zu beheben. Und ja, das führt sie auch mal durch Zeitreisen und so viel den einen und anderen Schabernack. RTL 2 strahlt jetzt auch wieder die neuen Episoden aus, also einfach mal bei RTL 2 nach Supernatural Ausschau halten. Dann habe ich noch Navy CIS. Ja, eine Krimiserie, in dem viele krimitechnische Sachen vorkommen und auch viele Kriminalfälle aufgedeckt werden. Und Navy CIS läuft bei Kabel 1 und ich glaube sogar schon bei Sat 1. Und bei Sat 1 läuft auch noch eine weitere Krimiserie, die mir gerade noch eingefallen ist, nämlich Castle. Castle, ja, ist auch, fällt ins gleiche Genre wie Navy CIS. Hier nicht mit mehreren Hauptcharakteren, sondern mit zwei. Castle und seine Partnerin. Und ja, das ist eine sehr gute Serie. Die habe ich mir angeguckt, zum Beispiel auch, bevor wir in den Urlaub gefahren sind. Und am ersten Tag am Gardasee und am letzten Tag im Gardasee habe ich Castle geguckt. Da sind wir immer zu der perfekten Zeit gekommen, als Castle im Fernsehen ausgestrahlt wurde auf Sat 1. Also jeder, der Krimis mag oder so, ja, kriminalpolizeiliche Angelegenheiten, wird Navy CIS und Castle lieben. Und wo wir schon bei Supernatural waren, Warehouse 13 wurde bei RTL 2 ausgestrahlt, wird hoffentlich bald wieder ausgestrahlt. Könnt ihr auch online gucken, ist eine richtig gute Serie. Da geht es um mystische Artefakte. Die haben viele Wirkungen, auch böse, auch gute. Und die sammelt das Warehouse. Die Zahl 13 lässt darauf schließen, dass es auch schon mal Warehouse 0, 1, 2 oder 1, 2, 3, 4, 5 bis 13 gab. Und ja, das war eine richtig gute und spannende Serie. Eigentlich, ja, jede Episode was Neues, aber es hat immer aufs Gleiche aufgebaut. Aber man fand eigentlich gut den Einstieg. Ich habe es mir auch einmal angeguckt, dann irgendwann mal wieder und dann ist es halt so zur Regel geworden. Und dann hat es mir sehr gut gefallen und habe es immer wieder weitergeguckt. Also Warehouse 13 ist wirklich, ja, eine der besten Serien, wenn nicht die beste, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Dann habe ich noch von gestern noch einen TV-Tipp, beziehungsweise einen DVD-Tipp. Get Rich or Die Trying. Trying wird hier mit nicht wie Trying, sondern Trying N und dann sein Apostroph und dann sein Strich halt. Das packe ich euch auch in die Shownotes. Das lief gestern auf Pro7. Ist ein typischer Gangsterfilm. Es geht darum, dass ein Gangster, gespielt von 50 Cent, möchte gerne Geld verdienen, aber hat auch noch eine Liebe zum Rap. Und dann entwickelt sich so das, so auch so Gang Wars, so Gangkriege untereinander oder auch mit den Kolumbianern. Sein bester Freund wird angeschossen und kann nicht mehr laufen. Und zuletzt schafft er es dann wirklich, eine Rap-Karriere zu starten und kommt raus aus dem ganzen Drogendealer-Geschäft, nachdem er auch im Gefängnis war und alles. Also ein sehr tiefgründiger Film, sehr gut ausgedacht, sehr gutes Drehbuch und auch sehr gute Schauspieler. Und perfekt umgesetzt. Also 5 von 5 möglichen Sternen würde ich hier geben für diesen Film. Und den sollte man auch mal gesehen haben. Also richtig guter Film. Kann ich nur empfehlen. Get Rich or Die Trying. Gut. Meine kleine Liste ist hier in 28 Minuten, Entschuldigung, schon abgehakt. Natürlich ein paar mehr Minuten, wenn ihr das Intro habt, vorne dran. Dann lege ich das mal eben zur Seite. Ja, sonst gibt es nicht viel zu besprechen eigentlich. Die Tage war nicht so viel. Ja, es regnet draußen. Mehr kann ich euch auch nicht sagen. Also, das war es dann eigentlich, glaube ich, schon für diese Episode. Im Vorhinein möchte ich mich schon mal bedanken für das Feedback, das kommen wird. Hoffentlich wird einiges kommen. Und Kritik ist auch immer erwünscht. Ich kann sogar oftmals mit Kritik besser umgehen wie Lob, weil bei Kritik weiß ich, ich habe noch Steigerungspotenzial. Das ist auf jeden Fall klar. Und ja, mir bleibt jetzt wirklich nichts mehr zu sagen, außer danke fürs Zuhören. Und ja, man wird sich demnächst wieder hören. Oder ihr geht einfach auf meinen Blog. Ich habe zum Beispiel letztens mir neue Philips Kopfhörer gekauft. Und auch eine kleine Empfehlung möchte ich es nicht nennen, aber eine kleine Bewertung abgegeben. Unter anderem, dass sie so komische Form haben und so. Also schau mal vorbei auf meinem Blog, zu finden unter probst95.wordpress.com oder halt Blogcast. Und ja, Die Tage steht jetzt nicht viel groß an. Ich werde ein Paket mit ein paar alten Spielen und DVDs zu Rebuy schicken. Also wer mal was zu verkaufen hat, soll es einfach bei Rebuy hinschicken. Wenn es schlecht läuft, ab 10 Euro zahlt Rebuy das Porto. Ab 10 Euro Wert, den ihr hinschickt. Und wenn irgendetwas nicht passt, wie bei mir war es zum Beispiel, dass Kratzer in der Disc sind, wird das dann einfach zurückgesendet von Rebuy. Natürlich versandkostenfrei. Ihr kriegt zwar das Geld nicht dafür, aber für ein paar Sachen werdet ihr dann schon Geld kriegen, wenn ihr mit euren DVDs und CDs und Videospielen nicht so durch den Raum geworfen habt, die ganzen Sachen, also darauf aufgepasst habt oder normal behandelt habt halt, dann dürfte das kein Problem ergeben und es dürfte natürlich auch nichts im Weg stehen dafür, dass ihr noch ein bisschen Geld für alte Sachen, die ihr sowieso nicht braucht, bekommen könnt. Gut, das war es jetzt dann wirklich von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich werde mich demnächst mal umgucken, ob ich irgendeinen interessanten Interviewpartner bzw. Interviewpartnerin finde. Weil sowas wollte ich auch schon mal machen, so mit interessanten Leuten, zum Beispiel mit Sportlern oder sowas, die was vorzuweisen haben oder die irgendwelche interessanten Sachen machen, sei es beruflich, sei es als Hobby oder je nachdem. Gut, jetzt habe ich schon mal ein kleines Versprechen abgegeben, hoffe ich mal nicht. Also ist vielleicht im Bereich des Möglichen, werde ich noch sehen, ob sich das alles organisieren lässt. Und ja, bis zur nächsten Ausgabe wünsche ich euch noch eine, wenn wir uns nicht mehr hören, eine schöne Woche, noch einen schönen Rest vom Sonntag und ja, für die, die arbeiten müssen, einen schönen Montag in der Arbeit oder einen guten, erfolgreichen Start in die Arbeitswoche. Und für die, die wie ich Ferien haben, steht mal nicht um 1, 2, 3 Uhr auf und macht was mit dem Tag. Okay, bis dahin sage ich dann danke fürs Zuhören. Und vielen Dank dann auch fürs Feedback, das hoffentlich kommen wird. Ich bin euer Matthias, zu finden unter anderem bei vielen sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter mit dem Namen @probst95 und ja, probst95.wordpress.com ist mein Blogcast. Schaut mal vorbei, wird demnächst wahrscheinlich wieder bald ein paar neue Beiträge geben. Und ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.